Bullshit. Sie feiern mich jetzt, als wäre ich der neue Stern am Himmel. Und ihr seid nicht ey gut, warum hängt ihr dann so gern am Pimmel? Kein Plan, ich bin euch fast 30 Jahre voraus, denn ich lebte gerade mal ein Jahr als Kind. Ehrlich, ich mein, alles hier ärgert mich, als wäre ich im Heim. Jede einzelne Zeile ist eine gefährliche Line. Und ich bin nicht nur am Mecker, sondern mach's besser, mach Schnäss und Esser, steigt auf deine Hütte wie ein Dach. Decker und ihr Kack, Rapper wünscht euch ins Game kein Problem. Blinde wünschen sich auch wieder zu sehen. Ihr könnt mir nicht widerstehen, mein Scheiß nicht leugnen. Was battle, mein Freund, ich hab Fans unter deinen Leuten. Und die Ficker von früher, die meinten, sie wären selbstsicher. Komm auf einmal an und mein Savage, bitte meld dich mal, nein. Wir haben keine Zeit für euch, wir sind unterwegs. Von 10.000 Tracks, ohne unterzugehen. Also was wollt ihr von uns Optik, Jungs? Ihr seid alle Mann am Arsch, wenn euch Optik bummst. Wir haben keine Zeit für euch, wir sind unterwegs. Von 10.000 Tracks, ohne unterzugehen. Also was wollt ihr von uns Optik, Jungs? Ihr seid alle Mann am Arsch, wenn euch Optik bummst. Du bist sicher kein Rapper, sicher nicht der Beste. Diese Rhymes testen Sicherheitskräfte. Seid ihr sicher bis zuletzt? Dein Fan wird hier zerfetzt. Ich step an zwei, wessen Game ist fresh? Liebe diesen Lackmann, das Weed, das er hatte. Der Deal läuft parallel zu dem Vertrieb dieser Platte. Mitten City Slang, soll ich Namen nennen? Du denkst, du hast Game, bei dir blinkt nur dein Handy. Shit. Und du siehst aus wie ein Hobbit bei der heiligen Mutter Gottes. Ich komm und nimm mir der Moped. Du bist kein Rough Rider, du bist ein Halsabschneider. Greif mir ein Mic und schneide den Hals ab, leider. Und was du hörst, Slack 50. In meiner Stadt bist du gebufft wie Graffiti. Honk, honk, honk. Wir haben keine Zeit für euch, wir sind unterwegs. Von 10.000 Tracks, ohne unterzugehen. Also was wollt ihr von uns Optik, Jungs? Ihr seid alle Mann am Arsch, wenn euch Optik bummst. Wir haben keine Zeit für euch, wir sind unterwegs. Von 10.000 Tracks, ohne unterzugehen. Also was wollt ihr von uns Optik, Jungs? Ihr seid alle Mann am Arsch, wenn euch Optik bummst. Yo, der Türk ist back, ich erwürge den Track, denn ich spuck und ihn fürchterlich smack. Diese Optik, Jungs, sind viel smarter. Wir misshandeln deutschen Rap, den Kinder flicken das Stiefvater, nämlich Ikada. Ich bin der Pott, deine Homies dürfen Blasen kommen. Dein bester Track hört sich an wie ein Hafensong. Bruder, glaub mir, das ist echt. Wenn du Mucks in dein Hirn auf der Straße klickt, glaub mir, junger Homie, das ist Pech. Ich bin Nerd, ich bin sicher, deine Frau kennt mich. Am Mike, du im Minirock, das ist authentisch. Ich bin ausländisch, Hamar sagt, ihr werdet gefickt, wenn er kommt. Savas, sein Album endlich aushändigt. Es ist nicht aufwendig, so zu sein, so zu rhymen. Jupp, ich kann mit Stolz sagen, Urge ist ein dummes Schwein. Wenn verbrannte Erde kommt und sie nannten die Mücke, glaub mir, fliegt Deutschland zerfallende Stücke. Bam! Wir haben keine Zeit für euch, wir sind unterwegs. Von 10.000 Tracks, ohne unterzugehen. Also was wollt ihr von uns Optik, Jungs? Ihr seid alle Mann am Arsch, wenn euch Optik bummst. Wir haben keine Zeit für euch, wir sind unterwegs. Von 10.000 Tracks, ohne unterzugehen. Also was wollt ihr von uns Optik, Jungs? Ihr seid alle Mann am Arsch, wenn euch Optik bummst.